Und nun noch einmal den Hinweis auf den Rahmen der Veranstaltung, auch die Begründung der Veranstaltung, der sich ja unter dieser Devise und Parole Down with Islamic Fascism auch durchaus provokativ positionieren möchte und deswegen auch die Diskussion hier auf eine bestimmte Konzentration beschränken möchte. Also wir wollen keinen Islam und nicht den lieben Gott, das Christentum diskutieren, auch wenn wir selbstverständlich hier diese Frage der im Islam angelegten faschistoiden, totalitären Möglichkeiten diskutieren müssen. Aber wir wollen jetzt nicht über das Wesen des Islam uns heute Abend auseinandersetzen. Das gehört nicht hierher. Ebenso nicht einen Abgleich etwa mit anderen Religionen wie dem Christentum hier treffen, auch wenn das durchaus gestreift werden muss. Also das ist eine Schwierigkeit, auch die Diskussion hier zu begrenzen, auch zu moderieren, das nicht ausufern zu lassen und nicht verrutschen zu lassen. Und wir müssen natürlich in dem Maße, wie das provokatorisch eingesetzt ist, das Wort islamischer Faschismus, Islamic Fascism, definieren, kurz einleitend, wieso wir das so bezeichnen. Als faschistisch ist dieses Regime, nämlich konkret im Iran, ein theokratisches Regime, von vornherein deshalb zu bezeichnen, weil es nicht nur in seiner theokratischen, islamistischen Staatsdoktrin die universalen Menschenrechte, demokratischen Mindeststandards wie Freiheit, Gleichheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Integrität und so weiter der Persönlichkeit, das Recht auf freie Entfaltung der Individualität, die Gleichbehandlung der Geschlechter und so weiter, tagtäglich missachtet und blutig verletzt. Denn das tun auch bürgerliche Staatswesen in großem Ausmaß, Tag für Tag, im Namen ihrer demokratischen Verfassungen oder sogenannter sozialistischer Staatsdoktrin. Das im Namen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, von freier Marktwirtschaft und volksdemokratischem Sozialismus immer auch willkürlich verhaftet, gefoltert und hingerichtet wird, gehört zu jedem Staatswesen dazu, spätestens wenn es sich im Krieg befindet, sonst wäre es keins. Und sich auf den Appell an seinen menschenrechtlichen Verfassungsanspruch zu beschränken, ist schon immer ebenso ehrenwert und rührend wie hilflos und naiv gewesen. Die hilflosen Helfer helfen zwar innerhalb des bestehenden Unrechts durchaus, wie die Wassertropfen dem zu heißen Stein, aber borniert und gefährlich handelt, wer die Beschränkung auf dieses mäßigende Tun und die ausschließliche bürgerliche Versöhnung und Verhandlung oder Regulierung der inner- und zwischenstaatlichen Instanzen predigt. Wer also das Handeln und die freie Bewegung und auch die Emanzipation der Individuen an die staatlich, transstaatlichen und ideologischen Zwangsapparate zu fesseln versucht, deren Zweck doch gerade die Durchsetzung der bürgerlichen Klasseninteressen qua Staatsmonopol ist. Diese Durchsetzung des Funktionierens und Konkurrierens der kapitalistischen Produktionsweise ist es ja gerade, die Kriege und Gewalt, strukturelle und institutionelle Gewalt, wie auch Kriege unter den Kapitalgruppen im Weltmaßstab nötig macht. Eine Produktionsweise, die im Massenmaßstab das Bedürfnis nach Religion wie den Massenwahn des Antisemitismus hervortreibt, vor dem auch die avancierteste Demokratie nicht immun sein kann. Wer also an die Demokratie, diese bürgerlichste aller Staatsformen, appelliert, sie solle doch gefälligst restlos und konsequent demokratisch werden, verlangt vom Licht, dass es keinen Schatten werfen soll. Trotzdem wird niemand der Demokratie das Licht ausblasen wollen, es sei denn, er ist als Rechter ein Faschist oder er denkt als Linker abstrakt und wird zu etwas Ähnlichem. Und hier liegt der Unterschied, ja der feindliche Gegensatz zu der Qualität, welche die Verletzung von Demokratie und Menschenrechten auf der einen Seite in einem bürgerlichen Staatswesen hat, das sie immerhin in seinem eigennützigen Geschäftsinteresse hochhält, als Ideal und im Munde führt oder auch mal durchzusetzen hilft, soweit ihm das in seinem Interesse zu liegen scheint. Und andererseits der Qualität eines faschistischen Regimes, das die Gleichheit bzw. Gleichwertigkeit der Menschen schlechthin und als oberste Maxime menschlichen Zusammenlebens und gesellschaftlicher Ordnung gar nicht anerkennt, sondern höchstens unterordnet, einbaut in ein hierarchisches Wertungssystem menschlicher Ungleichheit, eine Ordnung, die dann jeweils durchgesetzt wird gegen Menschen, die anders sind, Individuen, die sich den fremdbestimmten Normen der geschriebenen oder ausgelegten Gesetzesordnung solcher Ungleichheitsideologien nicht fügen können oder wollen, durchgesetzt durch das Gewaltmonopol bis hin zur Vernichtung bestimmter Menschen. Dabei ist es in letzter Instanz unerheblich, ob diese antidemokratischen Gewaltapparate ihre Ungleichheitsideologie rassistisch oder religiös begründen. Der rassistische Antisemitismus hat sich aus dem religiösen Judenhass entwickelt. Die sogenannte wissenschaftliche Rassenlehre vom Ariertum bei den Nazis war zugleich identisch mit der nationalsozialistischen Deutschtumsreligion vom deutschen Wesen und Reich und so fort. Ebenso wie sich nach dem äußerst schwer erkämpften Sieg über die faschistischen Achsenmächte im Zweiten Weltkrieg und der vorübergehenden Niederlage Deutschlands, das als Volksstaat leider dann doch nicht aufgelöst worden ist, der moderne Antisemitismus weiterentwickelt und sich auch wieder mit neuen religiösen Gehalten und Legitimationsfiguren aufgeladen hat. Deshalb können und müssen wir vom islamischen Faschismus sprechen, als Hilfsbegriff mindestens, als von einer neuen, aktuellen Form des Klerikalfaschismus. Denn seit dem Vormarsch der Muslimbrüderschaft einerseits, der Taliban andererseits und dem Sieg der schiitischen Fundamentaltheokratie im Iran ist die schon im Koran deutlich ausgesprochene Judenfeindschaft, der Auftrag, diese sogenannten Teufelskinder zu bestrafen und am apokalyptischen Endgericht der Geschichte auch zu vernichten, zu einer außerordentlich modernisierten antisemitischen Macht geworden. Wir haben also auf dieser Veranstaltung nicht vor, über den Islam als solchen zu diskutieren, namentlich inwiefern in seiner patriarchalischen und theokratischen Intoleranz, in seinem gottesfürchtigen Glaubensgebot und Denkverbot entsprechend, in seinem Opferungsauftrag wie in seiner kleinlich-despotischen Kodifizierung der Lebensführung bereits die Möglichkeit, wenn auch nur die Möglichkeit, der Entfaltung einer ideologischen und psychomentalen Terrorherrschaft, wie wir sie im modernen Iran erleben, keimhaft angelegt ist. Wer dies bezweifelt, und damit jetzt das erste und hoffentlich letzte Wort für heute Abend zum Islam und zum Koran, wer dies bezweifelt, möge zu Hause in Ruhe den Koran lesen und ist dann schon mitten in dieser Hölle auf Erden drin. Ich überschlage jetzt den Abgleich mit dem Christentum, das viel blutiger in seiner Geschichte und intoleranter sich ausagiert hat, als es der Islam bisher geschafft hat im Massenmaßstab und in einer Orgie der Heuchelei als Bestandteil des demokratischen Staates heute eingemündet ist. Das gehört auch nicht hierher und auch nicht die Bindung des demokratischen Grundgesetzes der BRD an die Verantwortung vor Gott, auch so ein undemokratisches Relikt, an dem aber diese ganze Verfassung aufgehängt ist. Das muss ein andermal an seinem Ort behandelt werden. Wir wollen nur kurz auf die Rolle Deutschlands im Fall der deutschen Unterstützung für die sogenannten Reformislamisten, ich springe jetzt auch etwas, und für die angebliche Demokratisierung der islamistischen Staatsapparate auch zu sprechen kommen. Deutschland ist traditionell der größte Handelspartner Irans. Siemens ist seit 1868 in Iran tätig, als es die Telegrafenleitung von London nach Indien über den Iran verlegt hat. Und Siemens allein hat 2009 einen Umsatz von 500 Millionen Euro mit dem Iran gemacht. Wenn Siemens jetzt endlich als erster großer deutscher Konzern die Einstellung der Geschäfte mit diesem Regime beschließen musste und sich bereits in den letzten Jahren die großen deutschen Banken aus dem Iran-Geschäft zurückgezogen haben, dann liegt das hauptsächlich am jahrelangen Druck der USA. Die andere, innere, tiefere Dimension des Druckes auf die alte arische Achse zwischen deutscher und iranischer Ideologie, deutscher und iranischer Reaktion, deutschen und iranischen Ausbeuterklassen, ist die neue Qualität der jungen Rebellion in dem modernisierten, urbanisierten Iran, eine in ihrer Klassenzusammensetzung diffuse, unklare Subversion, über deren genauen Charakter viel und wenig zugleich nach außen dringt. Denn soziologische Feldforschung, Umfragen und so weiter sind in dem faschistischen Land nicht möglich. Jedenfalls haben schon die zwei Tage im November 2009 eine gewaltige Veränderung im Zustand des Friedhofsfriedens gezeigt, denn die Parolen waren alle systemfeindlich geworden, wie es scheint. Die neue Radikalisierungsphase seit dem Sommer vergangenen Jahres deutet mehr und mehr auf proletarische Selbstorganisierungsansätze hin. Oder überschätzen wir das, wenn es heißt, dass das Zentrum der Kämpfe in Teheran Ende des Jahres sich von dem Mittelklassen geprägten Nordteil auf Ost-, Mitte- und Süd-Teheran verschoben hat? Frage. Überschätzen wir, was schon im Sommer die Busfahrersyndikate an landesweiter Solidarisierung und den illegalen Arbeiternachrichten ans Licht brachten? Frage. Läuft dies alles nur in eine syndikalistisch-ökonomistische Sackgasse hinein? Oder zeigt sich darin doch erneut, wie der alte Maulwurf weiterwühlt? Doch das weist uns wieder auf das globale Problem. Die Blindheit des subversiv-proletarischen Maulwurfs, der immer wieder an die Oberfläche der Weltmarktgesellschaft durchbricht, Diese Blindheit des Maulwurfs ist durch alle spontanen Revolten und unterirdischen Vernetzungen nicht überwunden. Es ist die Verblendung der Lohnabhängigen ebenso wie der besitzenden Bürger, eine Alltagsreligion, wie Marx und Adorno das nannten, eine unbewusste Religion des Normalbürgers, des Common Sense, die den entfremdeten Gesamtzusammenhang der globalen Gesamtarbeiterin als naturnotwendige Unterwerfung unter Kapital und Staaten erscheinen lässt, als Schicksalhaftigkeit und Sinnhaftigkeit des Opfers für diese sachlichen Mächte, unsere Wirtschaft, unsere Nation oder eben unsere Glaubensgemeinschaft. Diese Blindheit ist der noch immer total unangetastete Fetischcharakter der Wert- und Warenform, des Geldes selbst, der Produktionsformen Kapital und Staat, ja auch immer zugleich noch der Geschlechtertrennung in angeblich naturgegebene weiblich-männliche Rollen, in allen gesellschaftlichen Arbeitsteilungen und psychokulturellen Identitätszuweisungen, die das entfremdete Ganze immer wieder als System der Trennungen reproduziert. Keine andere Macht der Welt kann die Mystifikation und Reproduktion dieser unmenschlichen Trennungen kaputt machen, als die tätige Vernunft hinreichend vieler Menschen, die sich weltweit über die materiellen Möglichkeiten einer vernünftig geplanten, transparenten, alle Bedürfnisse befriedigenden Produktion und Verteilung verständigen und sich global dieser weltgesellschaftlichen Produktionsbedingungen bemächtigen. Eine derartige Perspektive ist von vornherein maximalistisch und kosmopolitisch, genauer kosmokommunistisch. Sie kann nicht mehr sogenannte fortgeschrittene kapitalistische Metropolen und sogenannte unterentwickelte Länder in antiimperialistischen Etappenmodellen gegeneinander ausspielen, die sich regelmäßig in Volksbefreiungskämpfen für nachholende kapitalistische Entwicklung zur reaktionären Kenntlichkeit entwickeln, während sie die längst überfällige und möglich gewordene Kommunikation über die inzwischen vorhandenen modernsten Bedingungen einer globalen kommunistischen Weltrevolution aus dem Stand als weltfremde Utopie, als realitätsferne Spinnerei abtun. Auf die antiimperialistische Ideologie setzt aber genau auch das theokratische Regime im Iran, wenn es für die Nuklearisierung des Iran dieser Tage das gigantische Bauprogramm von 10 weiteren Urananreicherungsanlagen beschlossen hat. Uns scheint es doch so zu funktionieren. Durch diese nationalistische Steigerung bindet das faschistische Regime erhebliche Teile seiner normalen, vom Islam und zugleich von der modernen kapitalistischen Alltagsreligion benebelten Lohnsklavenbevölkerung, seiner lohnabhängigen Mittelschichten, seiner kulturell anspruchshungrigen Führungskräfte und der im Erdrutsch der Proletarisierung erodierenden Landbevölkerung zu einer zugleich modernisierungsabwehrenden, ummaistischen und zugleich modernisierungsbegierigen, sozusagen nuklearisierten Art von Volksgemeinschaft ein. Und diese Komplizenschaft für einen starken, modernen Iran in der Welt wird durch die Doppelung von Nischenkultur und Terror, von Zuckerbrot und Peitsche bewirkt, indem das antiimperialistische Weltbild vom unterentwickelten Drittweltland längst, das ist ja auch gerade die deutsche Linke seit den Schüssen von 1967, Juni, 2. Juni 1967 zutiefst geprägt hat, das Drittweltland Iran sui generis erschienen ist, indem dieses antiimperialistische Weltbild vom unterentwickelten Drittweltland längst ebenfalls materiell unterhöhlt worden ist, sehen wir eine linke Partei und Sekte nach der anderen im Schwellenland Iran auf den nationalistischen Kurs einschwenken. Vor lauter Realismus wollen die sozialdemokratischen und leninistischen Realpolitiker wieder einmal nicht wahrhaben, der Anti-Amerikanismus und Antisemitismus ist im Iran Staatsreligion. Dem spektakulären Weltbild von einer antiimperialistischen Völkerbefreiungsfront im proletarischen Schulterschluss mit, wie Stalin es seinerzeit so treffend benannte, dem Emir von Afghanistan und heute einem möglichst zu mäßigenden Präsidenten vom Iran, einer antiimperialistischen, das heißt aber konkret heute Anti-Israel, wie die offen nationalen Sozialisten es nennen, Front mit allem vormodernen, barbarisch modernisierten, rückständigen und regressiven auf dieser Welt, dieser linken Realpolitik, kann nur ein kommunistischer Realismus entgegenarbeiten, und zwar mit jener situationistischen Formulierung aus der Adresse an alle Revolutionäre von 1966 bis heute nur noch aktueller geworden ist. Die Unterentwicklung der revolutionären Theorie auf der ganzen Welt ist die erste Unterentwicklung, die jetzt überwunden werden muss. Ich überschlage jetzt eine Ausführung zu diesem Komplex und lass es nur darin gipfeln, dass die Kritik der Religion die Voraussetzung aller Kritik und damit aller dieser materialistischen Theorie bleibt. Wir möchten also, wie ich schon gesagt habe, weder sogenannten Nahost- und Mittelostexperten lauschen, deren Informationstsunamis, die immer auch im Ansatz schon eine Desinformationsleistung sind, bietet uns die vierte Gewalt der modernen, spektakulären Staatlichkeit, die kapitalistische Medienöffentlichkeit, schon zur Genüge. Auch sind wir nicht am ununterbrochenen, passiven Konsum der allgemein verbreiteten Bescheidwisserei interessiert, sondern es geht uns einmal um die Unterbrechung, die Stillstellung dieses Bilderflusses, um die kritische Infragestellung der allzu sicher vorgetragenen Klischees über die Lage im Iran. Und wir wünschen uns, dass mit einem Versuch begonnen werden kann, in der Diskussion einiger radikaler Einschätzungen einmal die, wie Clausewitz das nannte, Lineamente der gegenwärtigen Widerspruchsentwicklung vorsichtig herauszuarbeiten, und zwar eher als Fragen, die mit anderen gesellschaftlichen Individuen weiter zu erforschen sind. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie lange ich hier schon einleite. So 20 Minuten. 20 Minuten sind das. Dann breche ich hier ab. Es geht darum, die Lineamente der Klassenwidersprüche, die schon angeschnitten worden sind, zu diskutieren. Es geht um die Frage der Tragweite der Rebellion der Frauen gegen die islamische Unterdrückung in der krassen Gegensätzlichkeit zur allseitigen Modernisierung. Es geht um die Analyse der klerikalfaschistischen Staats- bzw. Machtstruktur auf Basis der Kritik der politischen Ökonomie. Was heißt Grundrente im Iran? Was heißt das, dass seit 1906 keine wirklich radikal bürgerliche Revolution durchgeführt worden war? Und was heißt das für das Syndrom der Ölrente als Basis für ein Konglomerat der herrschenden Eigentümerklassen in Form von einer Art Behemoth, wie Franz Neumann das nannte, eines Chaos der Eliten? Das ist eine sehr schwer durchschaubare Gemengelage. Eine Mischung aus vorbürgerlicher orientalischer Despotie und modernen ideologischen Staatsapparaten, eine hybride Herrschaftsform, die als reaktionäre Revolte seit 30 Jahren die Modernisierungsverlierer massenhaft mobilisieren kann für das konzentrierte Spektakel der sogenannten islamischen Revolution. Also diese ökonomischen Grundlagen sind auch noch wirklich alles andere als klar. Und eine letzte Frage, die sich vor allem an die Religion der Linken richtet, die ich aber doch hier vorweg gleich selber beantworten möchte, lautet: Kann die radikale, ja vernichtende materialistische Kritik des Antisemitismus, der Religion und der Barbarei denn selber rassistisch oder sexistisch sein? Ich beantworte diese Frage, um nicht weiter auszuufern, das kann man in der Diskussion nachtragen, klar mit Nein, auch wenn es eine solche sexistisch und rassistisch motivierte Pseudokritik am Islam etwa gibt. Ja, und damit möchte ich eigentlich meine Gäste auffordern, ihre Einschätzung hier zum Besten zu geben, die Diskussion zu eröffnen.